Das Wort Fürsten stärkt auch unter Ungeliebten. Wenn blitze Gottes Thron, wenn blitze Gottes Thron und freche Sünder zittern des frommen Gottergebenes Herz. Das Wort des Fürsten stärkt des frommen Gottergebenes Herz. Der letzte Feind auf sie die Pfeile drücken. So ist der Herr ihr Schild, sein Wort wird sie erkriegen, sein Wort wird sie erkriegen. Es lindert auf des Todes Schmerz. Das Wort des Christen stärkt, des frommen Gott ergibt das Herz.